mein Herz lacht, wenn du mir nahe bist. Es strahlt so wie der Mond im dunklen Nacht. Mit jedem Kuss, den wir uns schenken, spür ich ganz genau, die Liebe hat jetzt auch an uns gedacht. Ich denk doch nicht im Traum daran, dass uns sie etwas trennen kann. Für mich bist doch nur du allein die Garantie zum Glücklichsein. Ich denk doch nicht im Traum daran, dass etwas, was so schön begann, auch nicht wie immer heimziehen kann und irgendwann vergeht. Ein Blick in deine Augen und schon spür ich genau, die Zeit hält für uns zwei den Atem an. Sie will das wie für immer wissen, Träume werden wahr, sobald man sie auf Liebe bauen kann. Ich denk doch nicht im Traum daran, dass uns sie etwas trennen kann. Für mich bist doch nur du allein die Garantie zum Glücklichsein. Ich denk doch nicht im Traum daran, dass etwas, was so schön begann, auch nicht für immer halten kann und irgendwann vergeht. An jedem neuen Morgen hab ich gleich das Gefühl, dass ich dich niemals mehr verlieren will. Ich denk doch nicht im Traum daran, dass uns sie etwas trennen kann. Für mich bist doch nur du allein die Garantie zum Glücklichsein. Ich denk doch nicht im Traum daran, dass etwas, was so schön begann, auch nicht für immer halten kann und irgendwann vergeht. Auch nicht für immer halten kann und irgendwann vergeht.